Freiheit. Demokraten sperren uns dafür ein. Demokraten stehen für Meinungsfreiheit. Sie lassen dich nicht du selbst sein. Wir leben in einer Scheindemokratie. Wir leben unsere Freiheit so gut wie nie. Wir leben in einer Scheindemokratie. Wir leben unsere Freiheit so gut wie nie. Demokraten kaufen Waffen als Schutz für den Frieden. All die Kriegsgewinnler, sie lügen ganz durchtrieben. Wir leben in einer Scheindemokratie. Wir leben unsere Freiheit so gut wie nie. Wir leben in einer Scheindemokratie. Wir leben unsere Freiheit so gut wie nie. Demokraten verbieten unsere Lieder. Demokraten sperren uns dafür ein. Demokraten wollen das Land zerstören. Sie nennen dich Nazi-Schwein. Wir leben in einer Scheindemokratie. Wir leben unsere Freiheit so gut wie nie. Wir leben in einer Scheindemokratie. Wir leben unsere Freiheit so gut wie nie.